do on Christ. Am Samstag gab es eine Frage, die gestellt wurde. Am Sonntag, sorry. Eine Frage gestellt wurde, ob es nur um dich alleine geht und ob es nur um Jesus alleine geht oder um dich auch. It is Christ alone. Christus allein ist es. And not you and Christ. Und nicht wir und Christus. It is the Spirit alone. Der Geist allein. And not the flesh and the Spirit. Und nicht das Fleisch und der Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We know that Christ is spirit. Wir wissen, dass Christus Geist ist. Amen. Amen. And we know the flesh is not the spirit. Wir wissen, dass das Fleisch nicht Geist ist. We know that you, your natural man, is flesh. Wir wissen, dass unser natürlicher Mensch fleischlich ist. That our spiritual man unser geistlicher spirit, Mensch ist Geist. Which is Christ alone. Und das ist Christus alleine. Amen. Amen. Again, it is Christ alone. Christus allein ist es. It is the Spirit alone. Der Geist alleine. And not the Spirit and the flesh. Nicht der Geist und das Fleisch. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot have both together. Du kannst nicht beides kombinieren. It is not you and Christ. Nicht du und Christus, sondern Christus alleine. It is not the flesh and the Spirit. Nicht das Fleisch und der Geist, sondern der Geist alleine. I hope you understand. Praise the Lord. Halleluja. Christ said that the flesh profited nothing. Christus sagt, dass das Fleisch nichts nützt. He said it is only the Spirit that is Spirit and life. Nur der Geist ist Geist und Leben. Amen. Amen. Only Christ that is Spirit and life. Nur Christus ist Geist und Leben. And the flesh profited nothing. Und das Fleisch nützt nichts. The flesh is not Spirit and life. Das Fleisch ist nicht Geist und Leben. Amen. Amen. Only the Spirit, only Christ is Spirit and Life. Nur Christus ist Geist und Leben. That's John 6:63. Amen. Johannes 6, 63. Jesus said, His word alone is Spirit and Life. Jesus sagt, sein Wort allein ist Geist und Leben. And not His word and the flesh. And nicht, you. Nicht sein Wort und das Fleisch. And the natural man. Der natürliche Mensch. Amen. Amen. Only Christ alone. Nur Christus alleine. That is Spirit and Life. Er ist Geist und Leben. No flesh can beat the Spirit. Kein Fleisch kann gegen das No flesh can defeat the Spirit. Kann den Geist besiegen. Amen. Amen. The Spirit control the physical world. Der Geist kontrolliert das Physische. Praise the Lord. Halleluja. If we go to 2 Corinthians 13. 2. Korinther 13. You see, people will want to change the laws of God. Leute wollen die Gesetze Gottes ändern. You cannot change the truth. Aber du kannst die Wahrheit nicht ändern. All you need to do is know the truth and obey the truth. Du musst die Wahrheit kennen und sich ihr unterordnen. We cannot change the truth to suit us. Wir können die Wahrheit nicht ändern, damit sie uns passt. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians, let's go there, please. 2. Korinther. 13. 2. Korinther 13. Vers 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen. Amen. There is nothing we can do against the truth. Nichts können wir gegen die Wahrheit tun. We cannot change it. Wir können sie nicht ändern. And change it to be the lies that we know. Damit sie dann zu Lügen werden. Amen. The truth can never become lies. Die Wahrheit kann niemals zu Lügen werden. No one can change Christ. Niemand kann Christus ändern. He is the truth. Er ist die Wahrheit. His laws are the truth. Seine Gesetze sind die Wahrheit. Amen. Amen. Once he speak, wenn Gott spricht, it becomes law. Wird es zum Gesetz. And his laws are the truth. Und seine Gesetze sind die Wahrheit. His laws are his ways. Seine Gesetze sind seine Worte. Again, when God speak, it becomes wenn Gott spricht, law. Wird es zum Gesetz. In his word are his truth. In seinem Wort ist seine Wahrheit. Amen. Amen. Inside the word of God is the in truth. Gottes Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that is why the word of God needs to be revealed. Deswegen muss Gottes Wort offenbart werden. Until it is revealed to you, all you know is the information. kannst du es erkennen, sonst weißt du, hast du Informationen vor dir. Amen. Amen. You see, once the truth is now revealed, wenn die Wahrheit dir offenbart revelation. Wird, wird es Offenbarung. Until the truth is revealed to you, all you know is information. Erst wenn die Wahrheit dir offenbart wird, dann. Revelation. The book of Revelation said Jesus is the Word. In der Offenbarung steht, dass Jesus das Wort ist. John 14:6. It says he is the way, the truth and the life. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Praise the Lord. Hallelujah. And the book of John said that Christ is the truth and in his word are his truth. Und in Johannes steht, dass Christus die Wahrheit ist und dass in seinem Wort Wahrheit ist. In Psalm 127, please let us go there. Amen. Amen. Psalm 127. Psalm 127. Psalm 127, verse 1. Verse 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman worketh, but in vain. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Except the Lord build the house, they labor in vain. They that build it, except the Lord keep the city, the watchman watcheth, but in vain. Amen. Amen. He is the doer. Er ist der Macher. No flesh can do his job. Kein Fleisch kann sein Werk tun. Amen. Amen. Without him, the flesh is nothing. Ohne ihn ist das Fleisch nichtig. Without him, ohne ihn, those that build, they build in vain. Bauen die Leute umsonst. Amen. Amen. Without him, the watchman watcheth in vain. Der Wächter wacht umsonst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Even the Old Testament, das amen. Alte Testament. It has been him alone. War es nur er allein? You know, when he told Joshua, he said, I have given you Jericho. Als zu Joshua gesagt hat, ich habe dir Jericho übergeben. But Joshua have to believe. Aber Joshua musste glauben. Without the Lord, Joshua cannot do. Can do nothing to get Jericho. Und ohne den Herrn hätte Joshua nichts tun können, um Jericho zu erobern. Without the Lord, ohne den Herrn, Joshua cannot have Jericho. Kann Joshua nicht Jericho haben? Amen. Amen. We need him in Wir brauchen everything. Ihn in allem. We need him in our going out and in our coming in. Unser Ein- und Ausgehen. Without him, we are nothing. Ohne ihn sind wir nichts. John 15, Jesus said, Johannes 15, without me, you can do nothing. Steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Praise the Lord. Halleluja. You can see that it is him alone. Er allein ist es. Let us go to John 15. Johannes 15. Praise the Lord. Halleluja. Without me, you can. John 15. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 5 of John 15. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth much forth much fruit. For without me, you can do nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Without Christ, ohne Christus, without the Lord, ohne den Herrn, you can do nothing. Kannst du nichts tun. It is Christ alone. Christus allein. Amen. Amen. Just separate Jesus from you, you will become nothing. Wenn Jesus von dir trennt, bist du niemand. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Deuteronomy 8, let's go to Deuteronomy 8. Deuteronomy 8. 5. Mose 8. Verse 17 and 18. 17 und 18. And thou say in your heart, my power and the might of my hand has gotten me this way. Amen. Mm-hmm. You know, people want to say it is their power that gives them their money. They work hard to have that money. They work hard to have the Bed, the house, or the car, whatever it is. Amen. But thou shalt remember the Lord your God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Amen. Amen. Without His power, you cannot have it. Ohne seine Kraft kannst du es alles gar nicht haben. You cannot have that wealth. Kannst du den Reichtum nicht haben. Amen. Without Christ, you cannot have it. Kannst du es nicht haben. Without Christ, you are nothing. Ohne Christ bist du nichts. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So it is not you and Christ. Nicht du und Christus. It is Christ alone. Sondern Christus alleine. It is the Spirit alone. Der Geist alleine. And not the Spirit and the flesh. Nicht Geist und Fleisch. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. He said, put on the whole armor of God. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes tragen. Ephesians 4 said, put on the new man. In Epheser 4 steht, wir sollen den neuen Menschen anziehen. He did not say, put on the new man and the old man. Wir sollen nicht den neuen und den alten anziehen. Amen. Amen. You cannot put on both. Du kannst nicht beide anziehen. He did not say, put on the new man and the old man. Steht nicht, zieh den alten und den neuen an. He said, put on the new man. Den alten sollen wir. Because without the new man, you are nothing. Aber ohne den neuen Menschen sind wir nichts. Without the new man, you can do nothing. Ohne den neuen Menschen können wir nichts tun. It is the new man that is the doer. Der neue Mensch ist der Macher. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You have to get rid of the old man. Du musst den alten Menschen loswerden. The old man is the flesh. Der alte Mensch ist das Fleisch. How do you get rid of the old man? Wie wirst du den alten Menschen los? By putting on the new man. Wenn du den neuen anziehst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is not by your power or by your mind, but by the Lord. Nicht durch deine Kraft oder Macht, sondern durch den Herrn. In Judges 6, Richter 6, Gideon, I will be with you. Hat er zu Gideon gesagt, ich werde bei dir sein. Praise the Lord. Halleluja. I will be with you. Ich werde bei dir sein. Without the Lord, Gideon could do nothing. Konnte Gideon nichts tun. You see, he was there, but he could do nothing. Er konnte nichts tun. The Lord had to come. Der Herr musste kommen. And help him to know that he was with him. Und ihm helfen zu erkennen, dass er nicht alleine. Then you can do something. Dann konnte er etwas tun. In Exodus 14:14. In 2. Mose 14. Without with Moses. Moses. You see, without the Lord, Moses could do nothing. Ohne den Herrn konnte Mose nichts tun. He could not fight Pharaoh. Er konnte den Pharao nicht bekämpfen. Let us go to Exodus 14:14. 2. Mose 14:14. Praise the Lord. Halleluja. Exodus 14. 2. Mose 14:14. You know, here Moses is aware of it. Moses ist bewusst, that is, it is the Lord that is the fighter. Dass der Herr der Kämpfer ist. He is the one that fights for us. Er ist derjenige, der für uns kämpft. Amen. Amen. It is not the Lord and you. Nicht du und der Herr. But the Lord alone. Und der Herr alleine. Praise the Lord. Halleluja. He said, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Amen. Amen. He did not say, I will fight for you. Er hat gesagt, ich werde für dich kämpfen. Amen. Amen. Because he can do nothing. Er kann nichts tun. It is the Lord that is the fighter. Es ist der Herr, der Kämpfer ist. Without the Lord, Moses could do nothing. Ohne den Herrn konnte Mose nichts it tun. It was the Lord alone. Es war der Herr alleine. Without the Lord, we ohne den are Herrn nothing. Sind wir nichts? In 2 Chronicles 16. 2. Chronik 16. He's looking for somebody to go through. Gott sucht nach jemandem, durch den er gehen kann. Amen. You see, he's looking for somebody to go through. Er sucht nach jemandem, durch den er gehen kann. Amen. Amen. He's the one to do the job. Er ist der, die Aufgabe tut. Amen. Amen. Praise the Lord. Let us go there and see something there and see what we have there. Second Chronicles 16. 2. Chronik 16. Verse 9. It says, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Praise the Lord. Hallelujah. To show himself. Amen. Amen. Amen. Amen. To show himself strong. He's working for himself. Er arbeitet für sich selbst. Because it's all about him. Es geht um ihn. Amen. Amen. He said to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Praise the Lord. Hallelujah. He's looking for somebody to go through. Er sucht nach jemanden, durch den er arbeiten kann. Amen. Amen. You know, without him going through you, you can't do nothing. Wenn er nicht durch dich geht, kannst du nichts tun. Is somebody getting it? Amen. Amen. You know, we need him. Amen. Wir brauchen Jesus. Without him, we are nothing. Und ihn sind wir nichts. That's what Jesus said in John 15. Das ist das, was Jesus sagt in Johannes 15. Praise the Lord. Hallelujah. David and Goliath, if you can remember. David und Goliath. It was not David that killed Goliath. Nicht David hat Goliath getötet. But the Lord. Aber der Herr. Amen. Amen. You know, 100 David, 1000 David cannot kill Goliath. Tausende von Davids können Goliath nicht töten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is the Lord that killed Goliath, and not David. Der Herr, der Goliath getötet hat und nicht David. And we have to know the difference between how we fight and how the natural man fights. Wir müssen Unterschied kennen, wie der Mensch, der normale Mensch kämpft und wie der geistliche Mensch kämpft. You see, know the difference between how we and the Lord wir fight. Kämpfen. You and the Lord. Wie wir und der Herr kämpfen. Amen. Amen. How you fight and how the natural man fights. Wie der natürliche Mensch kämpft. It is the Lord that fights through us. Es ist der Herr, der durch uns kämpft. But then it is they are the one fighting. Aber die Menschen ohne Jesus, die kämpfen allein. Amen. The Lord fights through us. Der Herr kämpft durch uns. He is the one that is doing the job. Er ist derjenige, der das Werk vollbringt. Amen. Amen. In 1 Timothy 6, 12. Please let us quickly go there. 1 Timotheus 6, Vers 12. 1 Timothy 6, 12. It says, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. We still fight. We fight, but we fight the good fight of faith. Aber wir kämpfen den guten Kampf des we Glaubens. We don't fight like the natural man. Wir kämpfen nicht wie ein natürlicher Amen. Mensch. Amen. You know, they have their weapons, their natural weapons. Sie haben ihre natürlichen Waffen. But we have weapons. Aber wir haben Waffen. Wir haben auch but Waffen. We have Christ's weapons. Aber wir haben die Waffe von Christus. Amen. Amen. We fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des the Glaubens. Good fight of believing Christ. Der gute Kampf vom Christusglauben. Praise the Lord. Halleluja. And we do the supernatural. Und das tun wir auf übernatürliche is Weise. The supernatural fighting. Übernatürliches Kämpfen. And what is the supernatural fighting? It und was is ist das übernatürliche Glauben? To believe you are fighting. Glauben, dass wir kämpfen. Amen. Amen. To be able to believe. Langsam zu glauben ist ein Kampf. Amen. Amen. Because everything will be telling you is you are the word of God, the truth, they are all lies. Denn alles sagt dir, dass die Wahrheit eine Lüge ist. Amen. Amen. You fight to believe. Wir kämpfen um zu glauben. That they are never lies. Dass das keine Lüge ist. That the Lord is not a man that should lie. Dass der Herr kein Mensch ist, der lügt. Praise the Lord. Halleluja. Isaiah 45. Jesaja. Let us quickly go there also. 45. Amen. Isaiah 45. Jesaja 45. From verse 2 to 7. 2 bis 7. He said, I will go before thee and make the crooked places straight. I will break in pieces. I will break in pieces the gate of brass and cut in asunder the bars of iron. It's a song, amen. And I will give thee the treasure of darkness, amen. He said he will give you the treasure of darkness, amen. Ich will die verborgenen Schätze geben und versteckte Reichtümer. Praise the Lord. Hallelujah. And hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, I'm the Lord of, I'm the God of Israel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Not the Israel is talking about. It's not Israel as a country. It's Israel as God's children. Es geht um das Israel, dass wir Kinder Gottes nämlich sind. Amen. Amen. Israel as through Christ. This Israel is, durch Christus. That is how you become an Israelite before Christ. Amen. Before God. Amen. Amen. For Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, I have even called thee by your name. I have surnamed thee, though thou hast not known me. Amen. Amen. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. Amen. I give thee, though thou hast not known me. Amen. Amen. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I am the light. I form the light. Amen. Amen. And create darkness. And I make peace and create evil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He is a creator. Er ist der Schöpfer. Satan never created anything. Der Teufel hat nichts erschaffen. He created everything, both good and evil. Gutes und Böses. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and created evil. I, the Lord, do all these things. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please understand the Lord. Versteht den Herrn. He wants you to understand him. Er möchte, dass wir ihn verstehen. Amen. Amen. The fight to believe him. Der Kampf, um an ihn zu glauben. Why is it a fight? Wieso ist es ein Kampf? Because of the flesh. Wegen dem Fleisch. And Satan's lies. Und den Lügen des Teufels. That you know that go through the flesh. Die durch das Fleisch gehen. That work through the flesh die durch always. Das Fleisch ständig arbeiten. Satan's lies work through the flesh always. Die Lügen des Teufels arbeiten durch das Fleisch. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, it talks about creating evil. He said he created evil. Er hat das Böse erschaffen. Amen. Remember, it is what he called evil. Das, was er böse nennt. You know, what he called evil and what man called evil are two different things. Das, was er böse nennt und was der Mensch böse nennt, ist Amen. Gleich. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Satan is never a creator. Der Teufel ist kein Schöpfer. It's only God, that the true God, you see, the Lord, that is the creator. Ist der Schöpfer. Praise the Lord. Hallelujah. The fight to believe him. Der Kampf, um ihn zu and why is it a fight? Wieso ist es ein Kampf? Because of the flesh. In dem Fleisch. And because Satan lies that, you know, that always go through the flesh. In Lügen des Teufels, die immer durch das Fleisch gehen. You know, Galatians 5 talks Galatians about 5. The flesh and the spirit. Da geht's um den Fleisch und das Geist. He said the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. Amen. Amen. Tis the spirit versus the flesh. Fleisch versus Geist. Amen. Amen. The spirit and the flesh are Fleisch always opposite one another. Und immer gegeneinander. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For you to believe the Lord, you have to get out of the flesh. Wenn du dem Herrn glauben kannst, musst du aus dem Fleisch rauskommen. Amen. To believe him, you have to be out of the flesh. Musst du raus aus dem Fleisch sein. You know, for Joseph to be able to believe he was a prosperous man, he has to, you don't go to your account to believe that. Damit Josef das glauben konnte, dass er ein wohlhabender Mensch ist, Das hat er nicht festgemacht an Äußerlichkeiten. He will not see his statue. Er wird nicht auf sein Aussehen schauen. You know, he was a slave. Auf sein Geld. You know, naturally we can see who is the prosperous man between himself and the master. Weil wir können sehen, wer der wohlhabende Mensch fleischlich gesehen ist zwischen ihm und seinem Meister. But Joseph have to leave the flesh. Aber Joseph musste das Just Fleisch as Abraham have to get out of the flesh. Genau wie Abraham mit to not believe is the father of many nations. Dass er der Vater vieler Nationen. And that no laughter can take him out. Und dass kein Lachen ihn da rausnimmt. No, you know, no gossip of anybody or people or whatever they are saying about him could make him disbelieve God. Konnte dazu führen, dass er Gott anzweifelt. Oh, that God, amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. You know, 2 Peter 2:24 said, you have been healed. Amen. 2. Petrus steht, wir wurden geheilt. Amen. You know, the flesh will tell you the pain is still there. Das Fleisch sagt dir, dass der Schmerz immer noch da amen. Ist. Amen. How do you get out of the flesh? Wie kommen wir raus aus dem Fleisch? You embrace the spirit. Nehmen wir den Geist. That's how to get out of the flesh. Nehmen wir raus aus dem Fleisch. Amen. Amen. Once you own the spirit, you embrace the spirit. You put on the old, the new man. Wenn wir den neuen Menschen anziehen. The old man will get away from ist you. Ist der alte Mensch verschwunden? Fighting the good fight of faith. Den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly add this. Just like how the Lord gave it to me. Amen. Amen. Why am I better than you? So bin ich besser als ihr. Before him. Vor ihm. Before the Lord. Vor dem Herrn. How am I better than you? Wie bin ich besser als du? It is not because of my job. Nicht wegen meiner or Arbeit. My work. Amen. Amen. It is not because of what natural man call work. Es ist nicht wegen dem, was der natürliche Mensch arbeitet. See, as a pastor, see, amen. Sein Pastor oder irgendwas anderes. Praise the Lord. Halleluja. You know, people, you know, pastor and the children of God before him. Amen. Mm. You see, if people are looking at them, you know, people will see the pastor better than or more holy. Than the other children of God. Menschen denken, dass der Pastor heiliger ist als die anderen Kinder Gottes in der Gemeinde. Amen. Amen. You see, the problem is belief. Das Problem ist der Glaube. Amen. The problem is unbelief. Der Unglauben. The problem is doubt. Das Zweifeln. You see, the unbelief you have, I don't have it. Ich habe den gleichen Unglauben wie du nicht. That is the problem. That is what makes you different from me. Das unterscheidet mich von dir. Amen. Wer nicht? Praise the Lord. Halleluja. It is not because I'm a pastor that ich I'm, pastor or I'm a preacher that I'm better than you. Weil ich ein Prediger bin. Or I'm working for him oder that, ich für that Herrn make arbeite. Me better than you. Das macht mich nicht besser but als because du. I believe him. Aber ich glaube ihm. Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And we have to check our belief. Wir müssen unseren Glauben. Are we believing him? Untersuchen. Gucken, Amen. Glauben wir ihn? Praise the Lord. Hallelujah. That's why Jesus used Matthew 18 as a, you know, as a little child. He said, a little child always believed the parents. Jesus sagt, ein kleines Kind glaubt immer an die Eltern. He said unto you, we are converted and not become like this little child. Also, wie dieses kleine Kind werden. Amen. Amen. Because you know, little children, kleine they always Kinder. Believe their parents. Sie glauben an ihren Eltern. Amen. They never doubt. Sie zweifeln nicht an das, was sie sagen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. You know, also again, Abraham believed God. Aber man hat an Gott geglaubt. And Joshua and Caleb believed. Und Joshua und Caleb haben geglaubt. Amen. That was what made them different from the others, the spies. Das hat sie anders gemacht von den you Spionen. See? What made them different? Das hat sie anders gemacht. Joshua and Caleb. What made Joshua them different from the others? Das hat sie unterschieden von den anderen. Amen. Mhm. They believed God. Sie haben an Gott geglaubt. Praise the Lord. Halleluja. He sees your belief. Er sieht deinen Glauben. And Satan also see your belief. Der Teufel sieht auch deinen Glauben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. All he needs from you is believing. Alles, was er von dir braucht, ist, dass du ihm glaubst. In Deuteronomy 7:17. In 5. Mose 7:17. He said, if you cannot believe me, how can I do whatever I want to do through you? Wenn du mir nicht glaubst, wie soll ich dann durch dich arbeiten? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Hosea 1:7. Hosea 1:7. Our God is the one that fight for us. Unser Gott ist derjenige, der für uns kämpft. You know, without weapon. Ohne Waffen. Praise the Lord. Hallelujah. He fight for us. Er kämpft it is für uns. The Lord alone. Ist der Herr allein. It is the Spirit alone. Ist der Geist allein. Jesus said it is the only the spirit that quickeneth. Jesus sagt, nur der Geist macht lebendig. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. It is not the flesh and the spirit. Nicht Fleisch und Geist zusammen. That can do the job. Können das Werk vollbringen. That is the doer of the job. Die Macher sind. Amen. Amen. That you go to job to any job does not mean you are the one doing it. Nur weil du zur Arbeit gehst, heißt nicht, dass du derjenige bist, believe, der arbeitet. You have to believe that is the Lord that is doing the job. Wir müssen glauben, dass es der Herr ist, der diese Arbeit durch uns tut. Amen. Amen. If you are now a child of God, wenn wir ein Kinder Gottes sind, is the one doing ist er derjenige, any, whatever you are doing through you. Der durch uns arbeitet. Amen. Amen. Allow your mind to know that. Allow it to come into your Gedanken. Mind. Das wissen, that you are never alone. Dass du nicht alleine bist. It is not you and the Lord. It is the Lord alone. Nicht du und der Herr, sondern der Herr allein. It is the Spirit alone. Der Geist allein. It is not the flesh and the Spirit. Nicht Fleisch it und is Geist, the Spirit alone. Sondern der Geist allein. Praise the Lord. Halleluja. It is Christ alone. Christus alleine. Hosea 1:7. Let us quickly go there. Hosea 1:7. Amen. Amen. It is the Spirit alone. That I go to work does not mean I am the one doing the job. Nur weil ich zur Arbeit gehe, heißt nicht, dass ich die Person bin, die hier arbeitet. I join the Lord to do the job. Weil ich den Herrn dabei unterstütze zu arbeiten. Amen. No flesh can do anything. Das Fleisch kann nichts tun. The flesh, Jesus said the flesh profited nothing. Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. It is only the Spirit. And who is the Spirit? Christ is the Spirit. Nur der Geist nützt was und das ist Christus. That is life. Amen. Das ist Leben. Praise the Lord. Hosea. Hosea. Hosea 1:7. 1:7. He said, but I will have mercy upon the house of Judah, and we save them by the Lord their God, and we not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The how belong to him. Das wie gehört ihm. He is the one that fights. Er ist derjenige, der kämpft. He fights for us. Er kämpft für uns. You know, the Muslim today, they fight for their God. Die Muslimen kämpfen für ihren Gott. Religion fight for their God. Religion kämpft für ihren Gott. That in Christ's world, Christ fights for you. Christus kämpft für dich. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is the one that fights for us. Unser Gott ist derjenige, der für uns kämpft. Without weapon. Ohne Waffen. Praise the Lord. Hallelujah. What this will call weapon. Amen. Amen. In Isaiah 31. In Jesaja 31. Let us go there. Amen. Amen. Isaiah 31. Jesaja 31. Isaiah 31, from 1 to 3. 31, 1 bis 3. He said, woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many. And in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Again, woe to them that go down to Egypt for her. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu rufen. The Lord wants us to understand him. Der Herr will, dass wir ihn verstehen. No, once he speak, he wants us to understand him. Er spricht, will, dass wir ihn verstehen. Amen. Amen. And that's why we need the Holy Ghost to help us to understand him. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft, ihn zu verstehen. Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist, you will misunderstand the Lord. Wirst du den Herrn missverstehen. Here he said, don't go to Egypt for help. Wir sollen nicht nach Ägypten gehen, um Hilfe zu bitten. Amen. Nach Hilfe zu suchen. In Exodus 12. Exodus 2:12. And see when the Israel, the children of Israel, when they went to Egypt for help. Please put something here. We are coming back here. Exodus 12. 2. Mose 12. Exodus 12. 2. Mose 12. Vers 35 und 36. 35 und 36. Amen. Amen. We just read where the Lord said, woe to those that go to Egypt for help. Wir haben gelesen, wo steht, wehe denen, die in Ägypten nach Hilfe suchen. Amen. Amen. If we don't understand him, we will fight him. Wenn wir ihn nicht verstehen, werden wir ihn bekämpfen. Amen. Amen. We will be fighting him. Wir werden ihn bekämpfen. Amen. Amen. If we don't understand him, wenn wir ihn nicht verstehen, you see, we cannot even follow him. Wenn wir ihm nicht folgen können. You can remember in Acts of Apostles, the Cornelius and Peter. Apostelgeschichte, Cornelius und Petrus. Amen. Geschichte. The story between them. Amen. Geschichte zwischen ihnen. You know, Peter was almost fighting the angel. Petrus hat fast den Engel bekämpft. You see, telling him that he doesn't eat anything unclean. Und hat versucht zu sagen, dass er nichts Unreines isst. Amen. Amen. But the Lord said, eat it. Weil der Herr gesagt, isst davon. He said, go there. Geh dahin. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We have to understand him. Wir müssen ihn verstehen. And hear his voice. Seine Stimme hören. Amen. Amen. In Exodus 12, verse 35 and 36. And the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptian jewels of silver and jewels of gold and raiment. Verse 36. And the Lord gave the people favor in the sight of Egyptians, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here in Isaiah 31, it said, woe to those that go to Egypt for help. In Isaiah 31 steht, wehe denen, die nach Ägypten gehen, um Hilfe zu suchen. In Exodus, he said they should go to Egypt Mose for help. Steht, dass sie in Ägypten nach Hilfe suchen sollen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We have to understand how he speaks. Wir sollten verstehen, wie er spricht. And the meaning of his words. Die Bedeutung and that's why we need the Holy Ghost to help us to understand him. Der uns hilft, ihn zu verstehen. Amen. Amen. With the natural man, you will be confused. Mit dem natürlichen Menschen, wenn wir verwirrt sind, you will doubt him. Wir werden an ihn zweifeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He wants us to understand him. Er möchte, dass wir ihn verstehen. He wants us not to be confused. Dass wir nicht verwirrt sind. You know, Jesus also talked about a rich man. Jesus hat auch über den reichen Menschen gesprochen. You see, just like, you know, he said, for those that trust in, you see, he said, for let's go there so that I will not put something, we are still coming back to Isaiah 31. Let's go to Mark 10. Markus 10. Mark 10. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 23. Markus 10, 23. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Amen. Amen. you know, a lot of, you know, religion today, You know, there are some that don't even believe that God's children should even have money at all. Es gibt einige Leute, die glauben, dass Kinder Gottes gar kein Geld haben sollten. Should have wealth at all. Kein Reichtum haben sollten. Amen. That you know, they don't believe that God's children should be poor. Die glauben, dass Kinder Gottes arm sein sollen. Amen. Or if you are rich, it means you are not of Christ. Oder wenn du reich bist, bist du anscheinend nicht von Christus. Amen. I thank God that Jesus explained it further. Ich danke Gott, dass Jesus das hier weiter erklärt hat, was es hier bedeutet. Amen. Amen. Because you know a lot we look at it that okay, once you have money, you cannot make heaven. Viele Leute denken, okay, sobald du reich bist, ist der Himmel für dich. verwehrt. And verse 24, and the disciples were astonished at his word. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches? Praise the Lord. Hallelujah. The question is, where is your trust? Die Frage ist, wo ist dein Vertrauen? Are you trusting in Egypt? Vertraust du auf Ägypten? Amen. Is your trust in Egypt? Liegt dein Vertrauen auf Ägypten? Is your trust in the doctor? Auf dem Arzt? Is it the doctor that you are trusting on that is your trust? Ist der Arzt dein Or Vertrauen? The Lord is your trust? Oder Herr? Somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let's go back to Isaiah 31. Isaiah 31. Amen. Again, from verse 1. Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yet he also is wise, verse 2. And will bring evil, and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoer. We have to know those that are evildoers. Wir müssen wissen, wer die Bösen sind. You are not believing the Lord, you are the evildoer. Ja, ich glaube, gehören wir zu den Bösen. Amen. Amen. Not believing the Lord. You might even be born again. Du bist vielleicht wiedergeboren. You know, if you are not believing the Lord, you are evildoer. Gehören wir zu den Bösen. And against the help of them that work iniquity. Verse 3. Now the Egyptians are men. Amen. He doesn't want us to trust our trust to be on men. Wir sollen nicht auf Menschen vertrauen. Our trust to be on pastors. Auf den Pastor. Or you know, preachers or bishop, whatever. Amen. Amen. Allow your trust to be Vertrauen on the Lord. Soll auf den Herrn liegen. And that's why I don't tell people come to me. Deswegen sage ich Leuten, ich komme zu mir. I tell people come to the Lord. Dann komm zum Herrn. Amen. Amen. Go to the Lord and not go to the pastor. Und ich gehe zum Pastor. Amen. Amen. Now the Egyptians are men. Amen. Amen. Are not God. And their horses, flesh, are not spirit. Amen. Amen. It is not the spirit and the flesh together. Ist nicht Geist und Fleisch zusammen. Amen. Amen. One is going to do the job. Einer wird das Werk tun. If you choose the flesh, the spirit cannot entscheidest, do the job. Kann der Geist das Werk nicht vollbringen. If the spirit is the one doing the job, the flesh has to get away from the way. Wenn der Geist derjenige ist, der es macht, muss das Fleisch beiseite treten. Praise the Lord. Hallelujah. Again, you know, we are talking about the spirit, the flesh and the spirit. Es geht um Fleisch und Geist. Both together. Es ist beides zusammen. Amen. Amen. This flesh and the spirit. Fleisch und Geist. Which of the both is doing the job? Was davon leitet uns? You know, you have to know that it is the flesh, it is the spirit alone that do the job. Wir sollten wissen, es ist der Geist alleine, der sollte uns Amen. Leiten. Amen. It is not, you know, if you are looking at your job, it is as if you are the one doing it. weil wenn wir zum Beispiel auf unsere Jobs gucken, denken wir, dass wir diejenigen sind, die es tun. Aber nicht du und Christus machen den Job. Allow it to be Christ alone doing Christus alleine macht den Job. Amen. It is not the flesh and the spirit doing the job. Nicht Fleisch und Geist macht den Job. It is the spirit alone that doing that job. Macht diesen Job. Is somebody getting it? Hallelujah. Amen. Amen. Now the Egyptians are men and not God, and they are hard, and their horses flesh and not spirit. Can you see it? Mm. You see it? It's not their horses. You know their horses cannot be both. Ihre Pferde können nicht beides sein. It's their either spirit it's or their flesh. Fleisch oder Geist. So they, you know, we want to. So many times we want to say, okay, I'm doing the job, but it is me and Jesus. Manchmal wollen wir sagen, ich tue die Arbeit, aber ich und Jesus sind zusammen. You know, the question my husband asked you last on Sunday am Sonntag, concerning who is doing the job. Mein Mann gefragt, wer macht die Arbeit? You du and Christ or Christ alone. Christus oder Christus alleine? It is Christ alone. Es ist Christus alleine. It is not you and Christ. Du und Christus. Amen. Amen. It is not the flesh nicht das Fleisch and the spirit. Und der Geist. It is the spirit alone. Und der Geist alleine. Jesus said the flesh profited nothing. Jesus sagt, das Fleisch nutzt nichts. It's only the spirit that quickens. Nur der Geist macht lebendig. That gives life, that gives that der is Leben the schenkt. Spirit. Amen. Amen. That give life. Amen. Amen. It is not the flesh and the spirit together. Nicht Fleisch und Geist zusammen. It is only the spirit that do the job. Nur der Geist macht das Werk. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, that is why the Bible said put on the new man. Deswegen sagt die Bibel, zieht den neuen Menschen an. In Ephesians 4. Amen. Amen. The new man is the der neue spirit. Mensch ist Geist. Amen. Put on the new man. Zieht den neuen Menschen and an. And kick out so that it, that the old man, you see, the flesh will go Christ out. Fleisch weg ist. Amen. The flesh and the spirit cannot do the job. Fleisch it's only Geist the spirit Christus that can do the job. Verbringen, nur das, der Geist kann das. It is not you and Jesus. Nicht du und Jesus. It is Jesus alone. Und Jesus alleine. It is not the flesh and the spirit. Das it Fleisch is und der Geist. The spirit alone. Und der Geist alleine. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. When the Lord shall stretch out his hand, both he that hopeth shall fall, and he that is hoping shall fall down, and they all shall fall together. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Psalm 20, verse 7. Quickly go there, please. Psalm 20, verse 7. We will close earlier today because of the question the children have to ask. Amen. Psalm 20. Psalm 20. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7 of Psalm 20. Psalm 20, verse 7. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Amen. In der deutschen Version ist es Vers 8. Jene rühmen sich der Wagen und dieser und diese der Rosse, wir aber des Namen des Herrn, unseres Gottes. They trust in chariots, amen. Sie vertrauen, trust in their job. Sie vertrauen auf ihre they trust Arbeit, in their parents. Auf ihre Eltern. Lass zu, dass der Herr allein ist, der dein Vertrauen ist. Amen. Stop trusting in the natural. Das natürliche zu vertrauen. Stop trusting in your job, in yourself. Auf deine Arbeit zu vertrauen, auf dich selbst. It is not trusting in yourself. Soll nicht auf uns selbst. Let that, you know, if it is going to be you, let it be Christ in you. Amen. Es geht um Christus that in dir. You are trusting. Auf ihn vertraust du. Stop trusting in whatever you have in your mind. Hör auf das zu vertrauen, was du in deinen Gedanken anything hast. Outside Christ alles außerhalb evil von Christus ist bösartig. Amen. Amen. I don't know where your trust is today. Ich weiß nicht, wo dein Vertrauen liegt. What is your trust today? Wo liegt dein Vertrauen what heute? Are you depending on? Worauf who verlässt you du dich? Was siehst value du? Was schätzt du wert? Amen. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord, our God. Praise the Lord. Hallelujah. In Jeremiah 17, verse 5. Let's quickly go there too. Jeremiah. Jeremiah 17. 17. Amen. Amen. Verse 5. Verse 5. Praise the Lord. Amen. Amen. People want to trust in the. They just want to see themselves doing that job. Leute wollen auf sich selbst vertrauen. I can't do it. Ich schaff das. I can't do it. Ich kann es tun. Let it be the Lord is the doer. Das ist so, dass du erkennst, dass der Herr Jesus der Macher ist. Is the doer. Jesus der Macher. Jesus is the one doing. Jesus derjenige, der es tut. Amen. Amen. Don't trust in yourself. Vertraue dich auf dich selbst. You cannot carry that load. Du kannst die Last nicht tragen. That load is too heavy for you to carry. Last ist zu schwer für dich. It is too big for man. You see? Zu schwer für den Menschen. That load is not for any man to carry. Die Last ist nicht für Menschen. Jesus said, "Give me that load." Sondern Jesus sagt, gib mir diese Last. Allow me to be your trust. Lass zu, dass ich dein Vertrauen bin. He said, "Thus said the Lord, the Lord, cause be the man that trusted in man." The man that trusted der Mensch, in himself. Der auf sich selbst vertraut. You see, trust in yourself that you can do it. Auf sich selbst vertraut, dass er es tun kann. That's what the religion they used to teach people today a lot. Amen. Mm. You can do it. You can do it. Just believe you can do it. It is the Lord can do it. Der Herr kann es tun. It is the Lord that is the doer. Er ist der Macher. It is the Lord has done it. Der Herr hat es getan. Amen. Amen. It is the Lord has done it. Der Herr hat es getan. Cause be the man that trusted in man. And make a flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Amen. Amen. John, can you help us to read verse 5, if you are there? Durch den Herr verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht und dessen Herz unhändisch. Praise the Lord. Hallelujah. I hope we can understand here. Amen. Amen. Allow the Lord to be your helper. Lass zu, dass der Herr dein Helfer Allow ist. The Lord to be your victory. Dass er dein Sieg ist. He is the only one that defeated Satan. Er ist der Einzige, der den Teufel besiegt you hat. You can do Satan nothing. Du kannst den Teufel nichts anhaben. The flesh can do Satan das Fleisch nothing. Kann den Teufel nichts anhaben. Satan can beat you hands down. Der Teufel kann dich besiegen. Amen. Amen. With you know, we said that's why I said agree with your adversary on the way when you are on your on the way. Amen. That without Jesus you are nothing. Du musst dir bewusst sein, dass du ohne Jesus nichts bist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man." A man that trusted Mensch, in parents, in natural parents, amen? Amen. The trusted in the natural, you know, your children. We have our children. It's not the natural. We don't trust in we don't. Our trust should not be in our natural children, amen? Unser Vertrauen sollte nicht auf unseren natürlichen Kindern liegen. You see, our natural children. Natürlich no, especially Kinder. Africa. We depend a lot. Man verlässt sich so sehr we depend a lot on our children. Auf Menschen, auf unsere Kinder. Amen. Amen. We get, well, no, we just believe that we train them so that they are not there for us. Wir denken, dass sie einfach unsere Sicherheit sind. We see, them. We say, we Africans, they are most seen children as their God. Afrikaner, sie vergöttern Kinder schon fast. They see their children as their provider. Die Kinder als ihre Versorger. And it is so evil. Das ist bösartig. Amen. Amen. And they put those children in, you know, you allowed Satan to go after that child. Du sorgst dafür, dass der Teufel hinter diesen Kindern her. Amen. Because whoever is your source, Satan is going to go through. He's going to fight that source. Wenn wer immer deine Quelle ist, der Teufel wird hinter dieser Quelle her sein. If you make your children your source, wird er deine Kinder bekämpfen. If you make your parents your source, he's going to fight them. Wird er sie bekämpfen. If you make your wife your husband, or you know, just name them, amen. Allow Jesus to be your source. Lass zu, dass Jesus deine Quelle ist. It's only Jesus he cannot defeat. Nur Jesus kann er nicht besiegen. That defeated him. Denn er hat ihn Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it is Christ alone. Es ist Christus alleine. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Kings 7. 2. Könige 7. 2 Kings 7. Mhm. Mhm. verse 7 of Jeremiah 17. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Whose hope the Lord is. Ist ein Vertrauen auf dem Herrn liegt. How to be blessed is by trusting in the Lord. Indem wir dem Herrn vertrauen. Amen. It's not by having money that you are blessed. Wir Geld haben, nicht how wir to gewinnen. Trust in the Lord. Wir dem Herrn vertrauen. Praise the Lord. Thank Hallelujah. You. Thank you, Sha. Second King. Let's go to Second King. Zweite Könige. Allow the Lord to be your trust and not your sheriff. Lass zu, dass der Herr dein Vertrauen ist und nicht dein Chef. Amen. Amen. Don't try to please them. Believe you please the Lord. Glaub, dass du dem Herrn gefällst. Amen. Amen. This is not pleasing man, but nicht pleasing the Lord. Den Herrn gefallen. Man can never be pleased. Der you Mensch know that. Kann niemals they are never zufriedengestellt werden. Er ist niemals zufrieden. You please them today, tomorrow they are expecting heute more. Zufrieden, morgen verlangen sie mehr. Amen. And you will give you stress. Und das wird dich stressen. You will not have joy. Du wirst will keine not Freude have haben, keine Ruhe haben, keinen Frieden haben. Because you want to please man. Weil du ihm immer wieder gefallen but bist. If it is Christ, wenn es Christus ist, the little you do is das enough. Kleine, reicht. Amen. Amen. He is the one that he will be your protection, er ist your Schutz. Security. Er ist deine Sicherheit. In that job or whatever it er is. Amen. Arbeit, he will be the one that be the one promoting you. Er ist derjenige, der dich befördert. Because promotion comes from the Lord und and not from man. Vom Herrn, nicht von Menschen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Especially for God's children. Promotion comes from the Lord. Beförderung kommt vom Amen. Herrn. Amen. Second King. Zweite Könige. 7. 7. Second King. 7. From verse 3. 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are we all here? Amen. Amen. Let us start. I wanted us to start from 3, but we can start from 1. Amen. Amen. Then Elisha said, hear ye the Lord, the word of the Lord. Thus said the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. You know, there was a big problem here. Es gab ein großes Problem hier. And they were facing a lot of problems. There was no food. Es gab kein Essen. And if you look at verse, that is 2 Kings 6. 2. Könige 6. For you to know how heavy the problem was. Wir sehen, wie ernst das Problem war. We go to, let us look at some verses here. Zweite Könige 7, 28. Second King 6. Also 2:6. 28. There was a famine in the land. And you know, let us look at 2 women here having problems. Ich glaube, 2 Frauen, die ein Problem hatten, kein Essen. Verse 28. And the king said unto her, what alert thee? And she answered, you see, these 2 women, because of the famine, and you know, they now have problems because of the one obeyed and the other did not obey. And because of that, there was problem and they were taken to the king. And now they are now explaining to the king, amen, what happened. Then in verse 28, and the king said unto her, what alert thee? And she answered, this woman said unto me, give your son that we may eat him today. And we eat my son tomorrow. There was no food. They started eating their sons. Es gab kein Essen, deswegen fingen sie an, ihre Kinder zu essen. Amen. You see, it's so something to be so severe. Dass etwas so ernst werden kann. Amen. Then in verse 29. So we boiled my son and did eat him. And I said unto her on the next day, give your son that we may eat him. And she had hid her son. Amen. Mm-hmm. And it came to pass, when the king heard the words of the woman, that he rent his clothes, and he passed by upon the wall. And the people looked, and behold, he had sackcloth within upon his flesh. Praise the Lord. Mm-hmm. You can see the problem they were facing. They were now eating one another. Angefangen, sich gegenseitig zu essen. Amen. Amen. So their voice was as if no hope. Sehr hoffnungslos. And here the man of God is not saying, by this time tomorrow there will be surplus. Und Gott hat gesagt, um diese Zeit morgen wird alles wieder besser. Es wird. Amen. God speaking through somebody. Das spricht jetzt jemand. That by this time tomorrow. In diese Zeit morgen. You will have it. Wirst du es haben. By this time tomorrow. Diese Zeit morgen. You will have the house. Wirst du das Haus haben. You have the car. Das Auto. Or you have whatever it is. Was that you are believing ist, the Lord for. Was du dem Herrn anvertraut hast. It may look impossible today. Sieht es unmöglich aus. It may, you know, people might be eating one another Leute today. Leute essen einander. But you know, by tomorrow, by this time tomorrow. Aber um diese Zeit there morgen. There will be surplus. Wird es wieder Überfluss Amen. Geben. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No wonder somebody is going to doubt him. Und kein Wunder, dass dann Leute angefangen haben zu zweifeln. Amen. If you cannot even feed yourself. Wenn du and somebody saying by this time tomorrow you are going to have a plane. Noch nicht mal versorgen kannst und jemand sagt dir, morgen um diese Zeit wirst du ein eigenes Flugzeug haben. How are you going to believe that? Wie wirst du das glauben? Amen. Praise the Lord. Yeah. When Elijah said, hear ye. Then Elijah says, hear ye the word of the Lord. Amen. Welcher Vers? That is not, chapter 7 from verse 1 now. 2. Könige 7:1. Amen. The Lord is speaking through Elisha. Der Herr spricht durch you know, if Elias, a man of God or Elisa, a woman Elisa. Of God that is really from God, from Christ is speaking, it is the Lord that is speaking through that person. Amen. Amen. And we are not to doubt it. Wir sollten dieses Wort nicht anzweifeln. If you are now a child of God, wenn wir Kinder Gottes sind, and you are for you it is Christ alone. Und hier geht's nur um Christus. Amen. Amen. Whatever is coming from was your von mouth kommt, is yea and amen. Ist ja und amen. Amen. Amen. And no one is even to doubt it. Niemand sollte daran zweifeln. Praise the Lord. Hallelujah. Thus said the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria? Then the Lord, verse 2, on whose hand the Lord's lane, answered the man of God, and said, behold, the Lord will make windows. If the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with your eyes, but shall not eat thereof. Praise the Lord. Hallelujah. We are to be careful with our mouth. Wir müssen aufpassen mit unserem Mund. Amen. Amen. Amen. The same mouth, you know, in New Testament also, amen. Im Neuen Testament remember auch. John, the father, Zachariah, that is the father of John. Der Vater von Johannes. Amen. Amen. What happened to him? Was mit ihm passiert ist. Amen. Amen. Be careful of what comes out from your lips. Wir müssen aufpassen, was aus unserem Mund kommt. Amen. Verse 3. And here we are. 4 leprous men at the entering in the inn of the gate. And they said one to another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore, come and let us fall unto the host of Syrians. Sorry, if they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die. Praise the Lord. Hallelujah. You know, option. You have to be careful of option. Option. You know, it's either here or there, amen. Hier Let oder dort. It be the Lord, you Lass know. Uns der Herr allein entscheiden. Amen. Amen. You know, we are so full of options. If there are other doors, you see, we so viele Optionen when we use our natural mind to consider which is better. Und wenn wir viele Optionen vor uns liegen haben, fangen wir an mit unserem natürlichen Somebody Verstand zu entscheiden, welche Option wir wählen. Amen. Amen. Allow the Lord to lead you. Lass zu, dass der Herr uns durchleitet. In Vers 5, and they rose up in the twilight and go on unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horsemen, even the noise of a great host. And they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Praise the Lord. Hallelujah. Please, at home, read here again. Amen. Lies das nochmal durch. Read this very place again. Amen. 2. Könige 7. And see how the Lord worked for us. Wir sehen, wie der Herr für He's uns arbeitet. He's the one doing the job for us. Derjenige, der für uns arbeitet. Amen. Amen. He's going to speak to you what you are going to do. Er wird zu dir sprechen, was du tun sollst. He's going to direct you. Er wird dich leiten. Amen. Amen. To do what he wants you to do. Das tun, Don't be was afraid du tun of what he tell you to do. Keine Angst vor dem, was er dir aufgibt. Amen. Amen. Don't be afraid of where he wants you to be. Vor den Orten, in denen er dich haben will. Praise the Lord. Halleluja. You know, as they now decided to go into the Syrian camp. Und als sie sich entschieden haben, das jüdische Lager zu gehen. You know where they are coming from. Dort, wo sie there herkommen, was no more food there. Da war kein Essen mehr. Amen. Nothing there. Da war nichts And mehr. And now Syria enters the Syria camp. Amen. And the Syria, they were their enemy. Und die Syrer waren ihre Feinde. And they did not even know that the Lord had taken care of that very place Und for them. Sie wussten nicht, dass der Herr diesen Ort schon vorbereitet Amen. Hat für sie. Amen. Wherever he wants you to be, da, he has taken care of that very place. Er hat diesen Ort schon vorbereitet. He is always before you. Er ist immer schon einen Schritt weiter. Amen. Amen. Before he tell you to go to anywhere, dich irgendwo hinschickt, you know that he has prepared that place hat den Ort for schon you. Vorbereitet. Amen. Amen. And sometimes it takes time before he tells you to go there. Manchmal braucht es Zeit, bevor er dich da haben will. Because he have to prepare that place for you. Vorbereiten muss für dich. Amen. Amen. And so many times we don't allow him to prepare that place. Und oft lassen wir nicht zu, dass er das vorbereitet. And we just rush there. Und wir beeilen uns einfach. And we now go and face difficulties there. Und dann haben wir Schwierigkeiten dort. I'm about to help us to read verse 7. 7. Er sprach ja zu ihnen, wie sah der Mann aus, der auch der euch begegnet und dies zu euch sagte. Wherefore they arose and fled in the twilight and left their tent and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. Verse 8. And when this leper came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried with silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent, and carried this also, and went and hid it. Then they said one to another, we do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now, therefore, come, that we may go and tell the king's household. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the point is the Lord fought for them. Der Herr hat für sie Amen. Kämpft. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the how, you don't even know. Und das Wie wissen wir nicht. You can see the how. In verse 6 here. In Vers 6 ist das wie. You know, the how did not come from the four leper. Das wie kam nicht von diesen Aussätzigen. The how did not come from the king of Israel. Oder von dem König Israels. It came from the Lord himself. Es kam vom Herrn selbst. How he fought for them. Er hat für sie gekämpft. Look at verse 6 again. For the Lord had made the host of the Syria to hear a noise of chariot. You see? How he fought for them. Amen? Amen. This victory did not come from the children of Israel, from the king of Israel. Kam nicht vom König Israels. It did not come from the four leper. It came from the Lord alone. Das kam vom Herrn allein. Amen. And you know, it is not by chariot. Nicht durch Reiter oder, it's not by horsemen. Oder Wagen. It's not by any weapon, natural weapon. Nicht durch irgendwelche natürlichen Waffen. But by the Lord himself. Sondern durch den Herrn allein. He is the one that fights. Er ist derjenige, der kämpft. That is why if you are walking, anywhere you are walking. Egal, wo du arbeitest. Walk, let your mind be in the Lord. Lass du deine Gedanken beim Herrn sein. Allow your mind to believe. Let it come into your mind that you are working for the Lord. That the Lord is your source. Der Herr ist deine Quelle. And not this job is your source. Und nicht diese Arbeit. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. It's the Lord is your source and der not Herr this job. Quelle und nicht diese it Arbeit. Is pleasing the Lord and not pleasing any man. Wir gefallen dem Herrn, nicht Menschen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Just like Mark 4. Tells us that Jesus said to us, you know, he told us how the kingdom of heaven functions. Jesus gesagt, wie das Königreich des Himmels funktioniert. How the kingdom of heaven functions. Wie das Königreich des Himmels funktioniert. Go there, please. Markus 4. Praise the Lord. Ja. Mark 4. Okay. Mark 4. How the kingdom of heaven functions. Wie das Königreich des Himmels funktioniert. Wie unser Leben funktioniert. Praise the Lord. Halleluja. How your life functions today. Wie unser Leben funktioniert. How things work in your life today. Wie Dinge in unserem Leben funktionieren. We are now in the period of the kingdom of heaven. Wir sind jetzt in der Zeit des vom Königreich des Himmels. You know, Jesus, when he was here physically, als Jesus physisch hier war, he came and be teaching us how to live this time. Kam er und hat uns das beigebracht, wie wir how we are hier going to live leben werden. This time. How we are our Zeit leben werden. Going to, things are going to work for us. Dinge funktionieren auf dieser Welt. Amen. Amen. We are, if you don't understand this time, wenn wir diese Zeit nicht verstehen, you are going to doubt God. Wenn wir irgendwann an Gott zweifeln. He told us so many things about this time. Er hat uns so vieles über diese Zeit all gesagt. His teaching was about this seine time, Lehre war this time, über diese the Zeit. Kingdom of heaven, the kingdom das Königreich des Himmels. Because, you know, once he leaves, we are no longer going to be of the natural world. Wir werden we will mehr be in the world, but not of the world. Amen. Wir nicht mehr auf dieser Welt sein werden, nicht mehr von dieser Welt sein werden. Things of the natural world are not going to work for us any longer. Dinge dieser Welt werden für uns nicht mehr funktionieren. Because we are no longer of the natural world. Wir gehören nicht mehr zur natürlichen Amen. Welt. Amen. We don't belong here any longer. Wir gehören nicht mehr hierhin. Jesus came to teach us how to live his life. Jesus kam, um uns beizubringen, wie wir sein Leben führen. No natural man can live his life. Kein natürlicher Mensch kann sein Leben führen. You know, you living his life is not earthly, it's heavenly. Sein Leben führen ist himmlisch und nicht irdisch. Amen. Amen. And so we have to see him to know how to live. Wir müssen ihn sehen, damit wir wissen, wie wir hier leben können. Praise the Lord. Halleluja. Verse 26 of Mark 4. 26. Amen. And it says, so is the kingdom of God. Amen. The kingdom of God was not when he was here physically. Das Königreich Gottes war nicht, als er hier physisch war. The kingdom of God started when he died and he departed to the Lord. To God. Gestorben ist und zum Herrn gegangen ist. It was after the resurrection. Nach der Auferstehung. Amen. Amen. And when he left, amen. That is from out of apostle that the kingdom of God started. Da hat das Königreich Gottes angefangen. Amen. Amen. Before this time, there was nothing like the kingdom of God. Vor dieser Zeit gab es das Königreich Gottes. And Jesus came to teach us how we are going to live this time. Aber er hat uns beigebracht, wie wir das Königreich Gottes hier auf dieser Welt leben. Our life, as our life is, how we are going to function in Him. Wie wir in ihm funktionieren. Amen. Amen. Then he said, and he says, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up. And knoweth not how. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's teaching us how. It's how. Inspired. It just depend on Him alone. Auf ihn allein are you going to sleep and wake and sleep and wake? How many years? Yes, how many years? Be sleeping and be waking up. But you depend on Him. Du verlässt dich immer auf den Herrn. Amen. Egal wie lange es dauert. Depend on Him. Doesn't matter how long. He said, and the seed should spring and grow up. And knoweth not how. Verse 27 again. And should sleep and rise night and day. Amen. Amen. So you plant the seed. Well, the seed is already there. Der Same ist schon da. The seed is you believe him. Das heißt, du glaubst an ihn. Amen. The seed is you trust him. Du vertraust ihm. The seed is you depend on him. Dass du dich auf ihn verlässt. Don't allow anything to make you doubt him. Nicht zulässt, dass dich irgendwas zum Zweifeln if any fear is coming, know that it's time to have relationship with the Holy Spirit. Wüsste, dass an der Zeit ist, Beziehung zu haben mit dem Heiligen Geist. And pray in the Spirit to cast out that fear. Zu beten, um diese Angst zu verweigern. You see, whatever Satan throws at you, use it to promote Christ. Nutze es, um den Herrn zu fördern. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And sleep night and day. Amen. And you know, and sleep and rise night and day. And the sea spring and grow up, he knoweth not how. Amen? Amen. You just, for you, it is just believe him alone. Glaubst ihm einfach. Keep on trusting him and never doubt him. Und zweifelt sich don't allow the time to make you to doubt him. Mach nicht zu, dass die Zeit dich zum Zweifeln bringt. How long, how long, how long, how long? There's nothing like how long where he is. Das wie lang ist egal bei ihm. Amen? Amen. You know, we are so much in haste. Wir sind so in Eile. We want it right now. Wir wollen es jetzt. Some of us can wait for 3 hours. Ein paar Leute von uns können 3 Stunden warten. Some of us can wait for 3 days. Ein paar 3 Tage. Some 3 months. 3 Monate. Some 3 years. 3 Jahre. You know, what about when it comes to 10 years? Aber was mit 10 Jahren? Or 20 years, like Abraham. Bei Abraham. Can you still wait and still say, I trust him? Und sagen, ich vertraue Gott. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then he said, for the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. You see, said is a process. Amen. His word is a process. Then what's a process? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You just believe him. Du glaubst ihm einfach. Then you know no and you know it not how things are going to work out. Ich weiß nicht, wie die Sachen entstehen werden. What he wants from you is the supernatural. Das ist übernatürliche. The supernatural is to believe him. Was übernatürliche bedeutet, an ihn zu glauben. Then he is the one that will do the natural. Er ist derjenige, der das natürliche tut. Is somebody getting it? You see, to believe the Lord is not natural, it's supernatural. Ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Do the spiritual. Den geistlichen do Zeitung, the supernatural. Das übernatürliche tun. That is, he said, you know, in Matthew 6. Matthew 6, amen. Yeah. In Matthew 6, he says, seek first the kingdom of God. Wir sollen erst nach dem Königreich Gottes suchen. To seek this kingdom of God is not natural, it's supernatural. Das machen wir nicht auf natürliche Weise, sondern übernatürlich. He said, all others will be added unto it. He said, all others, they are natural. Alles andere ist natürlich. But they are coming from him. Was kommt dort? Amen. He is the one that the natural, no man can do that natural. Kein Mensch kann das Natürliche tun. And that natural is not for any man to do. Es ist nicht für den Menschen bestimmt. You, but for you, that supernatural, that is, that to believe him is not natural, it's supernatural. An ihn zu glauben ist übernatürlich. Because a natural man cannot believe him. Weil ein natürlicher Mensch you kann have to be in the spirit to be able to believe it. Zum Geist sein, um ihn zu glauben. Somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. We know he fed thousands with 2 fish and 2 and 5 loaves. Wir wissen, dass er 1000 satt gemacht hat mit so wenig. Amen. Amen. The how belong to him. Gehört Gott. It came from him. Es kommt von ihm. How that fish was able to feed thousands. Tausend satt gemacht hat. Praise the Lord. How the fish was able to feed thousands. In der Lage war, tausend satt zu machen. How Joseph was able to interpret those dreams. Joseph in der Lage war, diese Träume zu deuten. Amen. How you know the how come? They always coming from him. Das wie kommt von ihm. He was teaching us how to use words. What the natural man, what we see naturally, he came to use what we see naturally to teach us the supernatural things. Er hat uns durch das Natürliche, das Übernatürliche gezeigt. Amen. Amen. He came to, if you look at that of the death of Lazarus. Lazarus zum Beispiel. You know, it was something like natural thing. Es war wie etwas Natürliches. There is somebody died. Dass jemand stirbt. And Jesus raised him up. Jesus kommt und erweckt, lässt diese Person auferstehen. You can see that is something that the natural mind can see. Das ist etwas, was der natürliche. Natural things are what they can see. Amen. Sehen kann. You see, they can see it, but you know, Jesus used it to teach us supernatural things. Aber Jesus hat uns damit das Übernatürliche beigebracht. For him, he was not about natural things. Ging es nicht um natürliche he Dinge. Was after the spirit things, the supernatural things. Ging es um das Übernatürliche. That he, and also that it was about, he was, that he was after the spiritual things does not mean the miracle was not real. Aber dennoch heißt es nicht, dass dieses Wunder nicht passiert ist. They all happened. Es ist alles passiert. Amen. Amen. They all happened. Amen. Amen. But he used them. Aber er hat sie genutzt. For them and for us are two different things. Für sie und für uns ist nicht. Is somebody getting it? Amen. For them and for us, they are two different things. Jesus even said it in Mark 4. We are still in Mark 4. Look at Mark 4. Markus 4. Amen. He says something like that in Mark 4. Amen. Amen. In Mark 4 and in verse 11. You see, he said, and he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them, can you see? He's differentiating you and them. Er unterscheidet zwischen dir und you ihnen. See, he's teaching. It means something different for us. And it made something different for them. Seine Lehre bedeutet für sie etwas anderes. Is somebody getting it? They are not the same, amen. And that's why what you understand, what you know, they cannot know it. Was wir wissen, können sie nicht erkennen. What you can see, they cannot even see it. They can open their mind, they can go to a university and have the degree upon degree. They cannot still see it. Egal wie viel Bildung sie sich aneignen, es wird ihnen nicht helfen, sie werden es dennoch nicht erkennen. Amen. You see, he's teaching. All his teaching, all his the miracle he came to do for them and for us mean different things. Is somebody getting it? Amen. For them, if you see them, they are seeing it is just flesh. They see the flesh. But for us, it's about the spirit. You know when he sent the 70s. You know the disciples when they came and the disciples they were happy, rejoicing that the Satan was subject to them. That's flesh. Haben sich gefreut, dass der Teufel ihnen gehorcht hat, aber das war fleischlich. Amen. You know, the natural people can see that. Die natürlichen Leute können and they rejoice for that. Sich auch darüber freuen. But he said, you rejoice for what they cannot see. Aber wir sollen uns über because das you are different from them. Is somebody getting it? Weil wir anders sind als sie. Amen. Amen. Your life is different. Unser Leben ist what I'm teaching you, they are two different things. Amen. For you and for them. They might be the same thing, but they mean different things for you and for them. Is somebody getting it? Geschieht vielleicht das Gleiche, aber es bedeutet für dich und für sie was anderes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also the motive behind all. Auch das Motiv hinter allem. Praise the Lord. Hallelujah. In all his teaching, he was teaching us how to use what you see. Let's go to Luke 17. Let's go to Luke 17. Lukas 17. How to use what we have. Amen. How to, you know, the feeding of thousands. Amen. Jesus was teaching us something. Jesus hat uns was beigebracht. For them, it's all about multiply the bread. Ihm ging es nur um das Brot zu vermehren. That we are able to eat. Dass wir lernen, for zu us, it's about Jesus was teaching. He taught us something there. And what he taught us there was that a little you have is more than enough. Das Kleine, was du hast, reicht. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Use what you have. Nutze, was du That's hast. What Jesus was teaching us das there. Das, was uns Jesus dabei gebracht hat. Let's go to Luke 17. Lukas 17. From verse 6. And the Lord said, if ye have faith as a grain of mustard seed, you might say unto this sycamine tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it shall obey you. Amen. Amen. Verse 7. Jenny, can you help us to read verse 7? Mm-hmm. Wer aber von euch spricht zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch. Praise the Lord. Amen. But which of you, having a servant, plowing or feeding cattle, why say unto him, by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat? He said, if you have a servant that even have been working for you, and now you are at home, and now he has come back from where you, the message, whatever you sent him to do, and he's now back home, which of you will just say to that servant, go and sleep, go and rest, or just leave him alone when you still need something to be done? Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Here he's teaching us how to use what we have. Hier geht's um zu nutzen, was wir haben. What the little you have is always das Kleine, enough. Was wir haben, reicht. That was the teaching of the user of the two fish and five loaves. Amen. Das hat er uns mit den zwei Fischen und fünf Roten gesagt. Remember, you know, in Psalm, he said, a little a righteous man have. Das Kleine, was ein gerechter is Mensch greater hat. Than all the wealth of the of the sinners. Ist größer als der gesamte Reich der Sünder. Das steht in Psalm. Who among you will tell that servant, go and sit down to meat? Verse 8. And we not rather say unto him, make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Amen. Amen. Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow now. So likewise ye, when ye shall have done all those things which I commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Praise the Lord. Hallelujah. All his teaching was, you know, it meant there was always something he was telling us. Er hat uns immer etwas gesagt mit dieser Amen. That the Holy Ghost need to reveal to us. Das ist der Heilige Geist offenbaren in muss. All his the miracle. In all sein Wunder. In all the teaching. Amen. Amen. It doesn't mean that the miracle did not happen. Das heißt nicht, dass das Wunder nicht passiert. They all happened. Amen. Amen. He did. He raised the dead. Er hat die Toten he healed the sick. Er hat die Kranken he gives. He gave sight to the blind. Er hat die but he was gemacht. Teaching us something. Aber er hat uns etwas beigebracht. He was not telling us about the flesh. Er hat uns das Fleischliche gezeigt. There is the spiritual aspect of all these things. Von all diesen that Wundern. The Holy Ghost is to reveal to us. Das kannst du der Heilige Geist offenbaren. Amen. Amen. He doesn't want us to follow the flesh. Wir sollen nicht nur dem Fleisch folgen. That's why when the disciple came, the 70s, amen. Als die Jünger kamen, he said, rejoice because your names are written in heaven. Freut euch vielmehr, dass eure and not Namen about the miracle im Himmel stehen. That the natural people are happy about. Amen. Nicht, today people pursue miracles. Weil heutzutage Leute hinter Wundern her. Amen. Amen. The motive behind all he did, das Motiv hinter dem, was er getan hat, flesh, war nicht fleischlich, sondern geistlich. It is the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist, der uns helfen kann, diese Dinge zu erkennen. Das Motiv dahinter. Why he was doing all this. You know, weshalb er das alles gemacht hat. In Luke 4, verse 18 and 19. Lukas 4. Amen. 18. He preached the gospel to the poor. Hatte das Evangelium den Armen verkündet. He healed the broken hearted. Er hat die zerbrochenen Herzen sind geheilt. There is a motive behind it. Ich habe ein Motiv There's dahinter. Something was teaching us there. Hat uns etwas damit beigebracht. The Holy Ghost is to help us to know. Was der Heilige Geist uns offenbaren will. He preached deliverance to the captive. Receiving of sight to the blind. Amen. Amen. There are some that I already know that the Lord, the Holy Spirit have even revealed to me. You see, for example, the receiving of sight to the blind. It's not about opening the natural eyes of the people. Zum Beispiel, wo steht, dass die Blinden wieder sehen. Da geht es nicht nur darum, dass Leute blind waren und wieder physisch sehen können. Amen. Amen. If you don't know the truth, you are blind. Sondern wenn wir die Wahrheit nicht kennen, Amen. Sind wir blind. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. We are also to know that vengeance belongs to the Lord. Wir müssen wissen, dass die Rache dem Herrn gehört. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He is the one that fights for us. Er ist derjenige, der für uns kämpft. He is the one that is to do the job. Er ist derjenige, der die Arbeit verrichtet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Before we close, let me quickly talk about this a little bit, then we close. Amen? Amen. The way we fight and the way we labor. Praise the Lord. Die Art und Weise, wie wir kämpfen und arbeiten. The way we fight is different from the way they fight. Ist anders als wie sie kämpfen. Amen. Amen. We fight in the ways of the Lord. Wir kämpfen nach dem Herrn. You see, we see the Lord. Wir sehen den Herrn. And he fights through us. Und er kämpft durch uns. Amen. Amen. But these people, they fight for themselves. Kämpfen für sich they selbst. They are the one fighting. Sie sind diejenigen, if you are kämpfen. Fighting, you are not the one fighting. Wenn it's wir the kämpfen. Lord that is fighting through you. Es ist der Herr, der durch uns kämpft. The way we labor. Wie wir arbeiten. We are so used to the natural ways. Wir sind gewöhnt an die natürlichen Wege. Amen. Amen. You know the Lord in Isaiah 55 verse 8. Jesaja 45, he said, my ways are my thoughts, are not your ways, meine are your thoughts. Wege und meine Gedanken nicht eure. He said, my Lord, my ways are different from your ways. Meine Wege sind anders als eure. He wants his ways to be our ways. Er möchte, dass unsere Wege seine sind. Praise the Lord. Halleluja. He is the doer and er not Macher, you. So have that in your mind, please. Sie müssen wir das it is not haben. You and him. Nicht wir und er. Don't stop separating yourself from him. Hör auf, dich von ihm getrennt zu sehen. Don't separate yourself from him. Trenne dich nicht von ihm. See yourself as one with Sieh dich the Lord. Als eins im Herrn. Amen. Amen. You know, remember, silver and gold have I not. Er hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Such as aber das, I was have. Ich habe. They did not separate themselves from the Lord. Sie haben sich vom Herrn nicht getrennt. Amen. Amen. And the Lord is my provider, but I must still work. It's wrong. Zu sagen, dass der Herr mein Versorger ist, aber ich muss immer noch arbeiten. Amen. Ist I'm falsch. Not the one that works. Ich bin nicht derjenige, der arbeitet. Er ist derjenige, der arbeitet. I just believe him. Ich glaube an ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. So we close with that. Amen. Amen. Because of some things we